Schritt C, Übung 20. A. Guten Morgen. Ist Herr Steiner schon da? Nein, tut mir leid. Herr Steiner kommt erst um 9. B. Guten Morgen, Nadja. Ist Herr Steiner schon da? Nein, er ist noch nicht da. Du weißt doch, er kommt immer erst nach 9. C. Es hat jemand für dich angerufen, ein Herr Peterson oder so ähnlich. Peterson? Ich kenne niemand mit dem Namen. D. Was hat er gesagt? Hast du etwas verstanden? Nein, ich habe nichts verstanden. Und du? Ich habe auch nichts verstanden.